gehen. In meinem Kopf. Auf einmal waren sie da. So wie du. Wir hatten uns nur kurz angesehen. Und schon war es um mich geschehen. Dieses Gesicht, es war auf einmal da. Schon war alles klar. Schon war alles klar. Jetzt ist es wieder am Kribbeln. Den ganzen Tag und in der Nacht. Vom Kopf bis zu den Schuhen. Doch ich will auch nichts dagegen tun. So viele Gedanken in meinem Kopf. Sie sind schon so lange da. So wie du. Ey, wir hatten uns nur kurz angesehen. Und schon war es um dich geschehen. Dieses Gesicht, es war auf einmal da. Schon war alles klar. Schon war alles klar. Jetzt ist es wieder am Kribbeln. Den ganzen Tag und in der Nacht. Vom Kopf bis zu den Schuhen. Doch ich will überhaupt nichts dagegen. Ja, ich will überhaupt nichts. Schon so lange da und werden's immer sein. Wir hatten uns nur kurz angesehen. Jetzt werden wir nie auseinandergehen. Dieses Gesicht, es war auf einmal da. Ein Blick in deine Augen und schon war alles klar. Jetzt ist es wieder am Kribbeln. Den ganzen Tag und in der Nacht. Vom Kopf bis zu den Schuhen. Doch ich will überhaupt nichts dagegen. Jetzt ist es wieder am Kribbeln. Den ganzen Tag und in der Nacht. Vom Kopf bis zu den Schuhen. Doch ich will überhaupt nichts sagen. Jetzt ist es wieder am Kribbeln. Den ganzen Tag und in der Nacht. Und Kopf bis zu den Schuhen. Doch ich will überhaupt nichts sagen. Jetzt ist es wieder am Kribbeln. Den ganzen Tag. Vom Kopf bis zu den Schuhen.